Die südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye gab am 25. Oktober und am 4. November jeweils eine Stellungnahme gegenüber der Bevölkerung ab, in der sie die Einmischung einer privaten Frau in die Staatsangelegenheiten erwähnte. Aus diesem Anlass werden alle Kreise und Schichten Südkoreas von größerem Zorn erfüllt. Angesichts ihrer Entschuldigung in der Stellungnahme, die von A bis Z vom Versuch zur Ablehnung der Verantwortung und den Ausreden durchdrungen ist, behauptete ein Netizen, ihre Stellungnahme gegenüber der Bevölkerung dürfe man nicht oberflächlich verstehen und stellte seine Übersetzung der Stellungnahme von Park Geun-hye gegenüber der Bevölkerung in 7 Teilen ins Internet. Diese Interpretation stelle ein heißes Thema unter den Internetbenutzern dar und verschiedene Kreise und Schichten beständen darauf, man solle die Stellungnahme von Park Geun-hye gegenüber der Bevölkerung nicht so hören, wie sie laute, und hätten begonnen, es im anderen Sinne zu interpretieren, berichtete eine südkoreanische Zeitung.